NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den 21. von 32 Abschnitten. Ein Jahr intensiver literarischer Erfahrungen liegt hinter unserem Romanhelden. Er hat die Werke Shakespeares kennengelernt und Goethes Werther. Während der Freund Philipp seinen Lebensunterhalt als Klavierbauer verdient, beginnt Anton, Gedichte zu schreiben und erntet damit erstmals öffentliche Anerkennung. Dem neuen Schuldirektor entdeckt er seine Autorschaft an den Gedichten »Der Gottesleugner« und »Die Melancholie«. Und sogar seine Mitschüler haben mit einem Mal Respekt vor Anton. Der Autor Karl Philipp Moritz erinnert sich, dass es das neue Kleid war, wodurch er sich nun seinen Mitschülern, von denen er so lange durch seine schlechte Kleidung ausgezeichnet gewesen war, wieder gleichgesetzt sah. Bewunderungswürdig an Moritz' Buch ist diese methodisch und diszipliniert betriebene Selbstbeobachtung, mit der er Neuland entdeckte. Neuland im Innern des Menschen. Lothar Müller hat in seinem Buch »Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis« den Autor des Anton Reiser mit einem anderen großen Aufklärer verglichen, dem 2 Jahre älteren Weltumsegler und Reiseschriftsteller Georg Forster. Müller schreibt über die beiden, die einander nie persönlich begegnet sind, aber wechselseitig die Schriften des anderen lasen, beide auch gut mit Goethe bekannt, ja befreundet waren. Der empirische Psychologe Moritz spürt den frühen Erinnerungen nach, wie der Botaniker den seltenen Pflanzen. Die Expedition in das ferne Land der Kindheit erfolgt mit dem Blick des forschenden Ethnographen. Psychologie wird als Geographie der Seele betrieben. Moritz präsentiert sein Magazin zur Erfahrungsseelenkunde mit der Geste dessen, der als Pionier zu unbekannten Ufern aufbricht. Er spricht vom Menschen, als sei er ein weitgehend noch unerforschter Kontinent. Er propagiert die Reise in das Innere und die beobachtende Erkundung der Seele wie ein psychologisches Gegenstück zur ethnographischen Reise um die Welt. Zumindest im Rückblick erscheinen Georg Forster und Karl Philipp Moritz als komplementäre Figuren der deutschen Aufklärung. So Lothar Müller. In aller Verwandtschaft und aller Unterschiedlichkeit hatten Forster und Moritz eine gemeinsame Vorliebe, nämlich für die englische Literatur ihrer Zeit, besonders für die Romane Laurence Sterns und Henry Fieldings. Anton Reiser hat nun gerade die Bekanntschaft mit Fieldings berühmtem Romanhelden Tom Jones gemacht. Der Sohn des Kantors führt ihn bei jemandem ein, den er den Essigbrauer nennt, auch mit dem Zusatz »der philosophische Essigbrauer«. Und dieser ist es, der ihn in die Welt des englischen Romans einführt, in Stern und Fielding. Hören Sie wieder Peter Lieck. Als Essigbrauer war Karl, so hieß er, wirklich ein großer Mann, dass er vielleicht auch als Gelehrter nur nicht in dem Maß gewesen wäre, weil ohne diesen Kampf mit seinem Schicksale die erhabene, duldende Kraft seiner Seele nicht so hätte geübt werden können. Es mochte wohl keine menschenfreundliche Tugend geben, welche ihm in seiner Lage auszuüben möglich war und die er nicht ausgeübt hätte. Von seinem sauer erworbenen Verdienst ersparte er immer so viel, dass er einige junge Leute, zu deren Bildung beizutragen, die Freude seines Lebens machte, zuweilen des Abends an seinem Tische bewirten und auch wohl manchmal einen Spaziergang mit ihnen machen konnte, wobei er sich allemal das Vergnügen machte, zu bezahlen, was sie verzehrten. Auch unterstützte er noch überdem eine arme Familie täglich mit einem Groschen, den er sich von seinem geringen Verdienst abzog. Denn er war eigentlich nur Knecht in dieser Brauerei, worin sein Vetter, ein alter, abgelebter Greis, für den er die Arbeit mitverrichtete, Meister war. Winter und Philipp Reiser und der Essigbrauer waren jetzt Reisers vorzüglichster Umgang. Wozu noch ein junger Mensch kam, der durch Reisers Beispiel aufgemuntert, ungeachtet der Armut seiner Eltern, auch den Entschluss gefasst hatte, zu studieren. Auch diesen suchte der Essigbrauer durch Winter an sich zu ziehen, um zu der Bildung seines Geistes beizutragen. Seine Unterredungen waren größtenteils wahre sokratische Gespräche, die er oft mit dem feinsten Spott über die kindische Torheit oder Eitelkeit seiner jungen Gesellschafter würzte. Da nun der Winter herankam, widerfuhr Reisern eine Aufmunterung, die noch mehr als alles Vorhergehende wieder seinen Mut belebte. Er erhielt nämlich vom Direktor den ehrenvollen Auftrag, auf den Geburtstag der Königin von England, welcher im Januar eintraf, eine deutsche Rede zu verfertigen, die er bei dieser Feierlichkeit halten sollte. Dies war nun das höchste und glänzendste Ziel, wonach ein Zögling dieser Schule nur streben konnte und wozu nur sehr wenige gelangten. Denn gemeiniglich wurden sonst die Reden an des Königs und der Königin Geburtstage nur von jungen Edelleuten gehalten. Bei dieser Feierlichkeit pflegten der Prinz und die Minister nebst allen übrigen Honoratioren der Stadt zugegen zu sein, welche einem solchen jungen Menschen, der nun als die Hoffnung des Staates betrachtet wurde, nach geendigter Rede ordentlich Glück wünschten. Ein Anblick, der Reisern oft niederschlug, wenn er dachte, dass er zu so etwas Glänzendem nie in seinem Leben gelangen würde. Und nun fügte es sich so plötzlich, da er noch im Anfange desselben Jahres allgemein verachtet und hintangesetzt war, dass ihm ohne sein Zutun ein so ermunternder Auftrag geschah, zu dessen Ausführung er nun auch gleich mit dem größten Eifer schritt. Er nahm sich vor, seine deutsche Rede in Hexametern zu verfertigen. Nun hatte ihm der Direktor die Literaturbriefe geliehen und sie ihm zur sorgfältigsten Lektüre empfohlen. Da stieß er denn auch unter anderem auf die Rezension, wo Zacharias Übersetzung von Miltons verlorenem Paradiese wegen der schlechten Hexameter getadelt und zugleich über den Bau des Hexameters, seine Einschnitte usw. viel Vortreffliches gesagt wird. Dies fasste Reiser auf und suchte nun, seinen Hexameter mit der größten Sorgfalt auszufeilen. Manchen Tag kam er kaum mit 3 bis 4 Versen zustande. Jeden Abend ging er dann zu Philipp Reisern und ließ seine Verse noch einmal dessen Kritik passieren, wobei sie denn zusammen alle Bände der Literaturbriefe miteinander durchlasen und auch in diesem Winter ihre Shakespeare-Nächte wieder erneuerten. Im November war Reiser ungefähr mit der Hälfte seiner Rede fertig und ging damit zum Direktor, um sie ihm zur Kritik zu zeigen. Dieser bezeigte ihm seinen großen Beifall über seine Arbeit, kündigte ihm aber zugleich an, dass er die Rede nicht öffentlich würde halten können, weil dies verschiedene Kosten erforderte, die Reiser wohl nicht würde aufbringen können. Kein Donnerschlag hätte Reisern mehr zu Boden schlagen können als diese Nachricht. Alle seine glänzenden Aussichten, womit er sich während der Verfertigung seiner Rede geschmeichelt hatte, waren auf einmal wieder verschwunden, und er fiel wieder in sein voriges Nichts zurück. Der Direktor suchte ihn hierüber zu trösten, aber er ging mit schwerem Herzen und melancholischen Gedanken, dass er zur ewigen Dunkelheit bestimmt sei, von dem Direktor weg, und nun fielen ihm die Verse ein, die er für Philipp Reisern gemacht hatte und die sich jetzt auf seinen Zustand passten. Oft will ich mich erheben und sinke schwer zurück und fühle dann mit Beben mein trauriges Geschick. Und als an einem anderen Tage im Chore unter anderen in einer Arie die Worte gesungen wurden, du strebst, um glücklicher zu werden und siehst, dass du vergebens strebst, so deutete er dies ebenfalls auf sich und kam sich auf einmal wieder so verlassen, so verächtlich, so unbedeutend vor, dass er selbst Philipp Reisern nicht einmal von seinem neuen Kummer etwas sagen mochte und lieber nicht zu ihm ging, um nicht von seinem Schicksal mit ihm reden zu dürfen, das nun anfing, ihm wieder verhasst zu werden und der Mühe des Nachdenkens nicht mehr wert zu scheinen. Da er sich indes hierüber endlich satt gequält hatte, so dachte er auf ein Mittel, wie er doch noch seinen Zweck erreichen könnte. Und dies bot sich ihm, da er nur erst darüber nachdachte, sehr bald dar. Er durfte nur zu dem Pastor Marquardt gehen, welcher doch wieder Hoffnung von ihm zu schöpfen angefangen hatte, und durfte diesen nur bitten, ihm bei dem Prinz so viel als zur Anschaffung eines guten Kleides und übrigens zur Bestreitung der Kosten bei Haltung der Rede erfordert wurde, auszuwirken, worin auch der Pastor Marquardt sogleich willigte und Reisern schon im Voraus einen guten Erfolg versprach. Reisers Besorgnisse waren also nun auf einmal wieder gehoben, und er konnte nun die angefangene Rede mit frohem Herzen vollenden, um sie am Geburtstage der Königin zu halten. Da es nun aber wieder anfing zu frieren, so konnte er oben auf seiner Kammer nicht mehr allein sein, sondern musste wieder des Abends unten bei den Wirtsleuten in der Stube sitzen, wo die einquartierten Soldaten nebst dem Wirt ihn mit zu ihren Spielen nötigten. mit denen sie sich die langen Winterabende vertrieben. Hier verfertigte er nun größtenteils des Nachmittags und des Abends in der Dämmerung, indem er sich mit dem Kopf an den Ofen legte, seine Rede. Und nun hatte er ja auch ein schönes Mittel gegen seine schwermütige Laune gefunden. So oft er nämlich merkte, dass sie anfing, seiner Herr zu werden, ging er im größten Regen und Schnee des Abends, wenn es schon dunkel war, aus. Und einmal um den Wall spazieren. Und es fehlte ihm niemals, dass sich nicht, so wie er mit schnellen Schritten vorwärts ging, neue Aussichten und Hoffnungen unvermerkt in seiner Seele entwickelt hätten, von welchen freilich die glänzendste ihm am nächsten lag. Bei diesen Spaziergängen um den Wall gelangen ihm auch die besten Stellen in seiner Rede. Und Schwierigkeiten in Ansehung des Versbaues, die ihm oft, wenn er sich mit dem Kopf am Ofen gelehnt hatte, unüberwindlich schienen, hoben sich hier wie von selbst. Der Wall um Hannover war von seiner Kindheit an der vorzüglichste Schauplatz seiner angenehmsten Fantasie und romanhaftesten Ideen gewesen. Denn er sah hier die dicht ineinander gebaute Stadt und die ländliche offene Natur mit Gärten, Äckern und Wiesen so nahe aneinander grenzend und doch so außerordentlich verschieden, dass dieser Kontrast einer lebhaften Wirkung auf seine Fantasie nie verfehlen konnte. Dann drängten sich auch in die Umgehung des Ortes, der seine meisten Schicksale gleichsam in seinen Umfang einschloss, immer tausend dunkle Erinnerungen an die Vergangenheit in seiner Seele empor, welche mit seiner gegenwärtigen Lage zusammengehalten gleichsam mehr Interesse in sein Leben brachten. Und vorzüglich des Abends machte der Anblick von den auf den Zimmern hin und her zerstreuten Lichtern in den dicht an dem Wall grenzenden Häusern allemal die schon vorher beschriebene Wirkung auf ihn. Seitdem er nun die Verse deklamiert hatte, wurde er fast von allen seinen Mitschülern geachtet. Das war ihm etwas ganz Ungewohntes. Er hatte in seinem Leben so etwas noch nicht erfahren. Ja, er glaubte kaum, dass es möglich sei, dass man ihn noch achten könne. Nach allen den bisherigen Erfahrungen bildete er sich ein, es müsse wohl etwas in seiner Person oder seinen Mienen liegen, wodurch er vielleicht, solange er lebte, lächerlich und ein Gegenstand des Spottes sein würde. Diese Empfindung der Achtung erhöhte sein Selbstbewusstsein und schuf ihn zu einem anderen Wesen um. Sein Blick, seine Miene verwandelte sich, sein Auge wurde kühner. Und er konnte, wenn jemand seiner spotten wollte, ihm jetzt so lange gerade ins Auge sehen, bis er ihn aus der Fassung brachte. Seine ganze äußere Lage änderte sich auch nun auf einmal. Durch die Verwendung des Rektors und des Pastor Marquardt, die nun beide wieder die beste Hoffnung von ihm geschöpft hatten, bekam er bald so viele Unterrichtsstunden, dass ihm eine für seine damaligen Bedürfnisse ziemlich beträchtliche monatliche Einnahme daraus erwuchs, welche ihm denn freilich auch eine ganz ungewohnte Sache war, womit er nicht gehörig umzugehen wusste. Keiner seiner reichen und angesehenen Mitschüler schämte sich nunmehr, mit ihm umzugehen und ihn in seiner schlechten Wohnung zu besuchen. Er sah sich auch noch in diesem Jahre gedruckt, indem er verschiedene kleine Neujahrswünsche in Versen für einen Buchdrucker verfertigte, welcher dergleichen gedruckte Wünsche verkaufte, ob nun gleich sein Name nicht hierbei bemerkt war und niemand wusste, dass die Verse von ihm waren, so machte ihm doch der Anblick dieser ersten gedruckten Zeilen von seiner Hand ein unbeschreibliches Vergnügen, so oft er sie ansah. Und als nun gar einige Tage vorher, ehe die Rede gehalten wurde, auf einem lateinischen Anschlag bogen sein Name, nebst den Namen noch zweier seiner Mitschüler von den angesehensten Eltern, öffentlich gedruckt stand, und er nun auf diesem Anschlagbogen wirklich Reiserus hieß, wie ihn der vorige Direktor einst genannt hatte, und die Zwischenzeit zwischen jener mündlichen und dieser gedruckten Benennung Reiserus mit alledem, was er darin verschuldet oder unverschuldet gelitten hatte, sich ihm lebhaft darstellte, so presste ihm dies Tränen der Freude und der Wehmut aus. Denn von dieser plötzlichen Wendung seines Schicksals hatte er sich vor einem Jahre, vor einem halben Jahre noch nichts träumen lassen. Dieser lateinische Bogen mit seinem Namen war nun am schwarzen Brette vor der Schule und an den Kirchentüren öffentlich angeschlagen, so dass Leute, die vorbeigingen, stillstanden, um ihn zu lesen. Nun war es üblich, dass die jungen Leute, welche bei dergleichen Vorfällen Reden hielten, die Honoratiores der Stadt selbst einige Tage vorher dazu einladen mussten. Welch eine Veränderung! Da Reiser, den sonst wegen seiner schlechten Kleider selbst seine Mitschüler nicht einmal auf der Straße anzureden oder mit ihm zu gehen würdigten, nun mit dem Hut unterm Arm und den Degen an der Seite ordentlich seine Kur bei dem Prinz machte und ihn zu der Feier des Geburtsfestes seiner Schwester, der Königin von England, einlud. Und wie er nun bei diesem Einladungsgeschäft sich den vornehmsten Einwohnern der Stadt zeigen konnte und von allen mit den aufmunterndsten Höflichkeitsbezeigungen aufgenommen ward. Er hatte also, ehe er sich's versah, und da er schon gänzlich Verzicht darauf getan hatte, das ehrenvollste Ziel erreicht, nach welchem ein Primaner in Hannover nur streben konnte und welches nur von wenigen erreicht wurde. Diese den jungen Leuten selbst übertragene Einladungen haben wirklich etwas sehr Aufmunterndes und sind in mancher Absicht zur Nachahmung zu empfehlen. Reiser ward durch diese Einladungen während einer Zeit von wenigen Tagen in eine Welt geführt, die ihm bisher ganz unbekannt gewesen war. Er unterhielt sich mit Ministern, Räten, Predigern, Gelehrten, kurz mit Personen aus allerlei Ständen, die er bisher nur in der Entfernung angestaunt hatte, Mund gegen Mund. Und alle diese Personen ließen sich mit Höflichkeitsbezeugungen zu ihm herab und sagten ihm etwas Angenehmes und Aufmunterndes, so dass Reisers Selbstgefühl in diesen wenigen Tagen mehr als vorher in Jahren gewann. Er lud auch den Dichter Hölty ein, den er aber bei dieser Gelegenheit nur wenig kennenlernte. Denn Reisers Schüchternheit konnte nur durch eine gewisse Zutraulichkeit, die man ihm bewies, gehoben werden, und diese war Höltys Sache nicht, der bei der ersten Unterredung mit einem Unbekannten allemal etwas verlegen war. Reiser nahm diese Verlegenheit für Verachtung, die ihn desto mehr kränkte, je größer seine Achtung für Hölty war, und so wagte er es nicht, ihn wieder zu besuchen. Wenn er nun den Tag über seine glänzende Rolle ausgespielt hatte, so ging er des Abends zu seinem Essigbrauer, wo denn auch Philipp Reiser und Winter und der andere junge Mensch, den sein Beispiel zum Studieren aufgemuntert hatte, waren, die ihn mit offenen Armen empfingen und denen er von seinen Besuchen und den Personen, die er kennengelernt hatte, erzählte und auf die Weise die Freude über seinen Zustand mit ihnen teilte. Die Frau Filter und sein Vetter, der Perückenmacher, und alle die Leute, welche ihm Freitische gegeben hatten, bewetteiferten sich nun, ihm ihre Freude und Teilnehmung zu bezeigen. Seine Eltern, die lange nichts von ihm gehört und ihre Hoffnung auf ihn schon längst aufgegeben hatten, waren ganz erfreut, da sie diese plötzliche günstige Wendung seines Schicksals vernahmen und den lateinischen Anschlagbogen erhielten, worauf der Name ihres Sohnes mit großen Buchstaben gedruckt stand. Bei allem diesem äußeren Glanze blieb nun Reiser immer noch in seiner alten Wohnung, wo sein Wirt, der Fleischer, dessen Frau und Magd und ein paar Soldaten, die dort im Quartier lagen, seine Stubengesellschaft ausmachten. Wenn ihn nun, ungeachtet dieser schlechten Wohnung, einer von seinen reichen und angesehenen Mitschülern besuchte, so machte ihm dies ein geheimes Vergnügen, dass er auch ohne ein einladendes Logis oder sonst äußere Vorzüge zu haben, bloß um sein Selbstwillen gesucht würde. Dies machte, dass er zuweilen auf seine schlechte Wohnung ordentlich stolz war. Endlich kam nun der Tag seines Triumphes heran, wo er auf die auffallendste Art, die nur in seiner Lage möglich war, öffentlich Ehre und Beifall einernten sollte. Aber eben dies erweckte bei ihm eine ganz besondere schwermütige Empfindung. Auf diesen Punkt war nun bisher alle sein Wünschen und Trachten gespannt gewesen. Bis auf diesen Punkt heftete sich die Aufmerksamkeit eines großen Teils von Menschen auf ihn. Und wenn nun dies vorbei wäre, so sollte das alles nachlassen und die ganz alltäglichen Szenen des Lebens sollten dann wiederkommen? Dieser Gedanke erweckte in Reisern sehr oft den sonderbaren, im Ernst gemeinten Wunsch, dass er am Ende seiner Rede hinfallen und sterben möchte. Nun fügte es sich, dass gerade an dem Tage, da die Rede gehalten wurde, eine außerordentliche Kälte einfiel, wodurch mancher zurückgehalten wurde, so dass die Anzahl der Zuhörer etwas kleiner wie gewöhnlich, aber die Versammlung doch immer noch glänzend genug war. Indes kam Reisern an diesem Tage alles so tot, so öde vor. Die Fantasie musste zurücktreten, das Wirkliche war nun da. Und eben, dass nun dies, wovon er so lange geträumt hatte, schon wirklich und nichts weiter als dies war, machte ihn nachdenkend und traurig. Denn nach diesem Maßstabe maß er nun die ganze Zukunft des Lebens ab. Alles war ihm hier wie im Traume, wie in dunkler Entfernung. Er konnte es sich nicht recht vors Auge bringen. Mit melancholischen Gedanken bestieg er den Katheder. Und während das die Musik ertönte, ehe er noch anfing zu reden, dachte er an ganz etwas anders als an seinen gegenwärtigen Triumph. Er dachte und fühlte die Nichtigkeit des Lebens. Die angenehme Vorstellung seines gegenwärtigen, wirklichen Zustandes schimmerte nur wie durch einen trüben Flor durch. Um die Fortschritte, welche er damals in Ansehung des Ausdrucks seiner Gedanken gemacht hatte, zu bezeichnen, Ist es vielleicht nicht unzweckmäßig, aus der Rede, die er hielt, einige Stellen herauszuheben? Sie hub an: Welch ein Weihrauch steigt so sanft von Wonnegefilden durch den Äther hinauf bis hin zum Throne der Gottheit. O Sie sind's, die Gebete glücklicher Völker. Sie wallen für Charlotten so sanft hinauf zum Ew'gen und Flammen und so weiter. Georg, rauscht Harfen, tönet Jubelgesang von ganzen beglückten Nationen laut. Und verstumme mein Lied, denn vergebens wagst du's, sein Lob, Georgens Lob, zu erschwingen. So wagt's oft, kühn des Adlers Flug, bis zur Sonne sich zu erheben, schwingt sich hoch über Felsen und Berg und Wolken empor, dünkt nun sich ihr näher und merkt nicht, dass sein Schneckenflug immer noch auf der Erde verweilt, die ihm schon entschwand. Welche Töne klangen stark und harmonisch genug, Georgens erhabener Tugenden göttliche Harmonie nur schwach nachzubilden, und so weiter. Und Georg hebt sich nun auf den Gipfel seiner Größe empor, denkt ernst das Wohl seiner Völker, denkt es und schafft es. Und unerschüttert vom Donner steht er nun da, wie die Zeder Gottes. Mit ihrem wohltätigen Schatten schützt sie Gevögel und Wild. Und der Sturmwind verschwendet an ihren Blättern sein Toben und kräuselt ihr laubichtes Haar. So sicher in den Stürmen, die seine Scheitel umdonnern, steht Georg, wenn Völker toben. Doch du getreues Volk deinem König, verhülle nur dein Antlitz und weine. Siehe nicht, wie dein Bruder im fernen Lande sich auflehnt gegen seinen König, und so weiter. Jedes fühlende Herz wallt heute Charlotten entgegen und verzeiht's dem schwächern Jüngling, der es auch wagte und Charlotten sang. Doch still mein Lied, denn von fern rauscht schon des Volks Frohlocken, das seiner Königin heute seinen Weihrauch streut und laut es lebe Charlotte ruft, dass Wald und Gebirg es widerhallen, sie lebe. Reiser hatte sich bei Verfertigung dieser Rede ein Ideal in seinem Kopfe gebildet, das ihn wirklich begeisterte. Wozu denn das kam, dass er von diesen Gegenständen öffentlich reden sollte? Der Gedanke füllte gleichsam die Lücken aus, wo seine Begeisterung aufhörte oder ermattete. Da er aber nun freilich von seinem Gegenstande wenig oder gar nichts wusste, so bemühte er sich, eine Anzahl Lobreden, die auf den König und die Königin schon gehalten waren, in die Hände zu bekommen. Diese las er durch und abstrahierte sich daraus sein Ideal, ohne sonst aus einer einzigen sich auch nur eines Ausdrucks zu bedienen. Dies vermied er so sorgfältig, als er nur immer konnte. Denn vor dem Plagiat hatte er die entsetzlichste Scheu, so dass er sich sogar des Ausdrucks am Schluss seiner Rede, dass Wald und Gebirg es widerhallen, schämte, weil einmal in Werthers Leiden der Ausdruck steht, dass Wald und Gebirg erklang. Ihm entschlüpften zwar oft Reminiszenzien, aber er schämte sich ihrer, sobald er sie bemerkte. An dem Tage nun, da er die Rede gehalten hatte, war er, wie ich schon bemerkt, niedergeschlagener wie jemals. Denn alles war ihm doch so tot, so leer, und es war nun vorbei, womit seine Einbildungskraft sich so lange beschäftigt hatte. Den Nachmittag wurde er nebst den anderen beiden, die Reden gehalten hatten, bei dem ersten Bürgermeister, der zugleich Schulvorsteher war, zum Kaffee gebeten. Dies war ihm eine ganz ungewohnte Ehre. Er wusste sich nicht recht dabei zu nehmen und wurde nicht eher wieder heiter, als bis er sein schönes Kleid ausgezogen hatte und des Abends wieder zu seinem Essigbrauer kam, wo Winter und Ess und Philipp Reiser auch schon waren, die sich seines Glücks nun wirklich freuten und deren Teilnehmung ihm mehr wert war als alle das Glänzende dieses Tages. Reiser erhielt nun noch mehr Unterrichtsstunden, wodurch sich seine Einnahme so verbesserte, dass er sich ein besseres Logis mieten, zuweilen einige seiner Mitschüler zum Kaffee bitten und für einen Primaner auf einem ganz ansehnlichen Fuß leben konnte. Nun aber deuchte ihm das Geld, was er einnahm, gegen seine sonstigen Einkünfte und Bedürfnisse gehalten, so viel, dass ihm die Kostbarkeit desselben und die Notwendigkeit des Zusammenhaltens auch nicht im Mindesten einleuchtete. Er wurde auf die Weise durch seine stärkere Einnahme ärmer, als er vorher war. Und eben das, was eine Wirkung seines günstigen Glücks war, wurde in der Folge wieder die Quelle seines Unglücks. Da er nun aber die Achtung aller derer, die ihn kannten und derer, von welchen sein Glück abhing, so plötzlich und so unerwartet wiedergewonnen hatte, so machte dies natürlicherweise einen Eindruck auf sein Gemüt, der ihn zu einem edlen Bestreben anspornte, diese Achtung immer mehr zu verdienen. Er fing an, die Stunden des öffentlichen Unterrichts sorgfältiger wie jemals zu nutzen und vorzüglich durch Aufschreiben sich, so viel er nur konnte, davon zu eigen zu machen. Die Übungen im Deklamieren währten fort, und Reiser verfertigte zu diesem Endzweck noch ein Gedicht über die Mängel der Vernunft, ein Thema, das der Direktor zur Ausarbeitung aufgegeben hatte. Reiser brachte hier alle seine Zweifel hinein, die er schon so lange mit sich herumgetragen hatte. Die Begriffe Alles und Sein als die höchsten Begriffe des menschlichen Verstandes genügten ihm nicht. Sie schienen ihm eine enge und ängstliche Einschränkung zu sein, dass nun damit alles menschliche Denken aufhören sollte. Ihm fielen die Worte des sterbenden alten Tischers ein, alles, alles, alles, dass er gleichsam da, wo sich ein neues Dasein von dem alten scheidet, diesen höchsten Grenzbegriff so oft wiederholte. Die Scheidewand sollte gleichsam durchgebrochen werden. Alles und Dasein mussten wieder untergeordnete Begriffe von einem noch höheren, viel umfassenderen Begriffe werden. Alles, was ist, muss noch etwas neben sich leiden, etwas, das zugleich mit allem, was ist, unter etwas Höherem, etwas Erhabenerem begriffen wird. Warum soll unser Denken die letzte Grenze sein? Wenn wir nichts Höheres sagen können als alles, was da ist, soll denn eine höhere und die höchste Denkkraft auch nichts Höheres sagen können? Der sterbende Tischer wollte vielleicht mehr sagen, als er sein Alles zweimal wiederholte. Aber seine Zunge oder seine Gedanken versagten ihm und er starb. Dies waren die sonderbaren Ideen, die Reiser in sein Gedicht über die Mängel der Vernunft brachte, das unter anderem die Worte enthielt, das All, das die Vernunft im kühnsten Flug erschwingt, wie weit ist's noch von dem, wonach der Seraph ringt. Zuletzt endigte sich denn das Gedicht auf eine sehr orthodoxe Weise, dass man also doch zu dem Licht der Offenbarung am Ende seine Zuflucht nehmen müsse. Ein Licht, das vor uns her durch dunkle Schatten geht und unseren Pfad erhellt, weh dem, der es verschmäht. Den Schluss billigte der Direktor sehr. Das Ganze des Gedichts aber hielt er, wie auch sehr natürlich war, für unverständlich. Ein andermal arbeitete Reiser wieder ein Gedicht über die Zufriedenheit, gleichsam zu seiner eigenen Belehrung oder zur eigenen Richtschnur seines Lebens aus. Nachdem er nun aber alle Beruhigungsgründe bei den Widerwärtigkeiten des Lebens durchgegangen war und sich gleichsam in eine sanfte Stille eingewiegt hatte, so erwachte doch am Ende wieder seine schwarze Melancholie, und er beschloss, die Reihe der sanften Empfindungen, welche in diesem Gedicht ausgedrückt waren, doch am Ende mit folgenden Ausdrücken der Verzweiflung. Doch machen ungemessene Leiden dir hier dein Leben selbst zur Qual. Und findest du dann keinen Retter und keinen Entger deiner Not, sieh auf, er kömmt im Donnerwetter, o grüße, grüße deinen Tod. Indem er einem solchen Gedanken nachhing, empfand er oft eine Art von qualenvoller Wonne, wenn es dergleichen geben kann. Dies Gedicht war gleichsam ein Gemälde aller seiner Empfindungen, die, wenn sie auch sanft und ruhig anhuben, sich doch gemeiniglich auf die Weise zu endigen pflegten. Zu diesem Gange der Empfindungen war nun einmal, durch alle die unzähligen Kränkungen und Demütigungen, die er von Jugend auf erlitten hatte, sein Gemüt gestimmt. Bei der heitersten, lachendsten Aussicht zog sich das schwarze Melancholische immer wieder wie eine Wolke vor seine Seele. Sobald sich auch sein Ausdruck dahin lenkte, wurde er natürlich und wahr. Wie er denn einmal den Auftrag erhielt, für jemanden verliebte Klagen zu dichten. Eine Situation, in welche er sich mit aller Anstrengung nicht versetzen konnte, denn weil er gar nicht glaubte, dass er von einem Frauenzimmer je geliebt werden könnte, indem er sein ganzes Äußere einmal für so wenig empfehlend hielt, dass er gänzlich Verzicht darauf getan hatte, je zu gefallen, so konnte er sich nie in die Lage eines solchen setzen, der darüber klagt, dass er nicht geliebt wird. Was er also hiervon wusste, das dachte er sich bloß, ohne es je empfinden zu können. NDR Kultur